Kundgabe 3348. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.11.1944. Naturereignis. Gute und schlechte Menschen, Opfer. In der Stunde der höchsten Not werden viele Menschen zu Gott rufen. Doch nicht jeder Ruf wird aus dem Herzen kommen. Denn die Gefahr, in der sie schweben, nimmt ihnen jede Denkfähigkeit. Und also werden sie nur mit den Lippen Gott ansprechen, und ihr Gebet wird ungehört verhallen. Nur die ihre Gedanken zu ihm zu senden vermögen, wenn auch nur für Momente, denen wird Gott beistehen. Entweder um sie zu erretten aus Leibesnot oder ihrer Seele noch Gnaden bietend vor dem Ende. Es ist nicht immer der Tod als größtes Übel anzusehen. Denn so der Mensch angesichts des Todes noch zu Gott gefunden hat, ist er ein wirksames Mittel gewesen zu seiner Errettung, die mehr wert ist als die Erhaltung des Leibeslebens in Finsternis des Geistes. Und darum werden unzählige Menschen ihr Leben verlieren in kurzer Zeit, teils den Mitmenschen zur Warnung, teils ihrer eigenen geistigen Not wegen. Aber auch Gerechte werden abberufen von der Erde, deren Lebenslauf beendet ist, laut Gottes Willen. Denn wo Gott selbst erkennbar ist, wo die Kräfte der Natur in Aufruhr geraten, die dem Willen Gottes unterstehen, dort ist auch sein Wille bestimmend, wer diesem Geschehen zum Opfer fällt. Es werden Reife und Unreife von der Erde gehen müssen. Doch so eine Seele noch vor ihrem Tode Gott erkannt hat, ist auch ihre geistige Weiterentwicklung im Jenseits gesichert und das beendete Erdenleben nur ein Segen für sie. Und die irdische Not wird groß sein und alle noch die Möglichkeit bieten, zu Gott zu finden. Denn das Naturereignis wird sich vorher ankündigen. Es werden außergewöhnliche Zeichen auf ein außergewöhnliches Ereignis schließen lassen, sodass ein jeder Mensch zuvor noch sich besinnen kann, und er wird auch durch Mitmenschen hingewiesen werden auf die höchste Macht, den Lenker des Himmels und der Erde, sodass er Zeit und Gelegenheit hat, sich mit ihm zu verbinden in innigem Gebet. Doch nun zeigt sich die Gottferne der Menschheit, denn nur wenige lassen ihn gelten. Nur wenige wenden sich in ihrer Angst und Bedrängnis an ihn um Schutz und Hilfe. Die meisten lehnen ihn ab. Bewusst und unbewusst. Sie verfolgen das Naturschauspiel, immer in der Hoffnung einer baldigen Beendung. Und die Stunde der Not trifft sie daher umso gewaltiger, weil sie sich völlig verlassen fühlen, da ihnen jeglicher Glaube mangelt. Doch auch von diesen gottfernen Menschen bleiben viele am Leben, denen Gott noch die Möglichkeit gibt, nachher zur Erkenntnis zu kommen. Es werden gute und schlechte Menschen ihr Leben verlieren, und es werden gute und schlechte Menschen das Leben behalten. Denn diese Naturkatastrophe ist noch keine Scheidung der Geister, sondern nur eine letzte Mahnung vor dem Endgericht, aus der alle Menschen ihren seelischen Nutzen ziehen sollen. Doch es steht ihnen frei, wie sie diese letzte Mahnung auswerten. Sie können zum Erkennen kommen, vor oder nach der unheilsvollen Nacht. Sie können aber auch ihr altes Denken behalten, und es kann das große Geschehen ohne Eindruck auf ihre Seelen bleiben. Und so werden auch nachher gottfeindliche Menschen am Werk sein, um jeglichen Glauben an Gott zu zerstören. Und sie werden dieses Naturereignis anführen als größten Beweis seines Nichtseins. Sie werden als größte Gottesleugner hervorgehen aus einem Geschehen, das sie zum Glauben zurückführen sollte. Und der Kampf wird darum offensichtlich entbrennen zwischen denen, die das Geschehen stark und gläubig gemacht hat, und jenen, die es überlebt haben, trotz ihrer Glaubenslosigkeit. Und also geht alles dem Ende entgegen, nachdem der Menschheit noch eine kurze Gnadenzeit zugebilligt ist, nachher bis zum letzten Gericht. Amen.